Krähennest. Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich sitze zusammen im Krähennest mit Piratos Muck, der sich mal eben vorstellen möge. Ja, hallo, ich bin Piratos Muck, eigentlich Tobias, komme aus München und bin seit jetzt über einem Jahr Pirat und bin ganz aktiv, unter anderem in der Projektgruppe ESM. Ja, ESM ist ja ein Thema, das ist Wirtschaftspolitik. Jetzt behaupte ich mal, das interessiert jetzt nicht jeden so brennend. Die Piraten sind ja sehr bildungslastig, aber zum Glück haben wir auch Piraten, die sich mit wirtschaftspolitischen Themen eingehend beschäftigen. Und das hast du getan, alleine mit mehreren. Woher kommt das? Nö, also diese Projektgruppe ESM, die hat sich gebildet eigentlich an Mitte des Jahres, im Frühjahr des Jahres ungefähr, hat sich gebildet aus eigentlich drei AGs, aus der AG Europa, aus der AG Geldordnung und Finanzpolitik und aus der AG Wirtschaft. Also einige dieser Leute, die dort mitmachen, haben sich halt einfach zusammengetan zu der Projektgruppe ESM. Ja, und wir sind dann relativ strukturiert vorgegangen. Wir haben uns den ESM geschnappt, versucht zu verstehen, wie er funktioniert, und haben uns dann zu Podiumsdiskussionen einige Ökonomen eingeladen, unter anderem auch dem ESM-Chef, den Klaus Regling, der war bei uns, und der Wirtschaftsweise Professor Bofinger zum Beispiel. Naja, und die haben wir ordentlich gegrillt und unsere Erkenntnisse dann in einen Antrag gepackt. Und wegen diesem Antrag bin ich jetzt gerade hier. Über diesen Antrag reden wir heute, und deswegen sag uns doch überhaupt erstmal, was ist der ESM? Ja, der ESM ist ein wunderbares Konstrukt, das sich die Politik ausgedacht hat. Das ist der Europäische Stabilitätsmechanismus. Er ist gedacht, um die Schuldenprobleme von Ländern im Euro zu glätten, sage ich mal. Ein bisschen Last aus dem System zu nehmen, indem man Schulden verteilt. Das ist der Hintergrund dieses ESM. Der ESM hat dann die Aufgabe, also ist mit Kapital gefüttert worden jetzt, und hat dann die Aufgabe, den Staaten, die notleidend sind und ihre Staatsanleihen nicht loswerden, ihnen diese Staatsanleihen abzukaufen und damit auch die Zinsen zu senken, was ein großer Vorteil für diese Länder dann ist. Das bedeutet, dass der eine Staat für die Schulden des anderen Staates aufkommt. Ja, allerdings sehr indirekt. Deshalb ist dieses Konstrukt geschaffen worden. Eigentlich ist es bei den europäischen Verträgen so geregelt, dass die Länder untereinander nicht für die Schulden der anderen haften. Der ESM ist hier ein geschickter Ausweg geschaffen worden. Man hat einfach ein Konstrukt ähnlich des IWFs geschaffen, der erstmal überstaatlich agiert und im Endeffekt von den Staaten nur mit Kapital gefüttert wird, mit Einlagen. Das klingt erstmal alles sehr solidarisch, und das finden Piraten ja eigentlich gut. Warum sprecht ihr euch denn dann gegen den ESM aus? Ja, da gibt es mehrere Ebenen, auf der man und den ESM alles kritisieren kann. Und das alles natürlich in einem Satz und in zwei Sekunden, ist ja klar. Richtig, deshalb, ich lasse mal die Ebenen Demokratiedefizit und intransparent aus. Das ist natürlich sehr piratig, aber wir haben uns hauptsächlich auf die wirtschaftlichen Defizite konzentriert. Der ESM geht einher mit dem Fiskalpakt, und der Fiskalpakt bedeutet starke Kürzungen. Das heißt, den Ländern, die unter den ESM schlupfen, müssen Anforderungen erfüllen, und die stellen sich so dar, dass diese Länder halt wirklich stark kürzen müssen, ihre Ausgaben, und damit auch Löhne sinken und Renten gestrichen werden. Das sehen wir jetzt gerade in den ganzen Ländern, in Griechenland, Spanien, so, da fängt das ja schon an. Okay, jetzt geht ihr aber hin und sagt, wir würden eher die Variante Schuldenschnitt bevorzugen. Was würde denn Schuldenschnitt bedeuten? Ja, das eigentliche Problem, was diese Länder haben, ist, dass sie ihre Staatsschulden, also ihre Staatsanleihen am Markt nicht mehr loswerden zu einem vernünftigen Zins. Einen solchen Zins muss diese Wirtschaft eines Landes auch immer erbringen. Und wenn jetzt ein Land 6-7% Zinsen zahlen muss für seine Staatsanleihen, wenn sie am Markt platzieren will, dann schafft das Land nicht mehr, weil es diese 7% nicht in der Wirtschaft leisten kann. So, und das ist ein Riesenproblem für solche Länder, die verschulden sich dadurch auch immer mehr. Und diesem Verschuldungsdrang muss man entgegentreten. Und wir treten dem entgegen, indem wir sagen, okay, wir müssen diese Schulden einfach streichen. Ja, wir müssen die Schuldenlast diesen Ländern nehmen. Sie können sie selber nicht mehr handeln, und und durch die enormen Zinszahlungen, die sie darauf leisten müssen, wird ihnen jeder Handlungsspielraum genommen, um auch für den Menschen sozial und zu agieren. Und ja, das ist der Hintergrund, warum wir uns für einen Schuldenschnitt einsetzen. Das halten wir für die sozialere Variante. Bei dem Schuldenschnitt bedeutet ja quasi Verzicht. Deswegen frage ich jetzt mal die Gegner des Schuldenschnitts, wie argumentieren die? Ja, das Problem bei Schulden, also insbesondere bei Staatsschulden, um die es ja hier geht, also um die Staatsschulden der Länder, die jetzt in Bedrängnis sind, diese Staatsschulden sind in Form von Staatsanleihen. Und diese Staatsanleihen sind auf der anderen Seite auch wieder Guthaben von Menschen, also Geldvermögen. Das zeigt so ein bisschen die zwei Seiten unseres Schuldgeldsystems. Wenn in unserem Geldsystem Geld entsteht, entsteht auch automatisch immer Schuld mit. Und wir sehen hier Staatsschulden auf der einen Seite und Geldvermögen auf der anderen Seite. Beides ist identisch. Aber die Leute, die die Geldvermögen haben, sind natürlich nicht bereit, diese Geldvermögen freiwillig herzugeben. Und also die Gegner eines Schuldenschnittes denken natürlich, ja, es enteignet die Menschen. Und das ist zum Teil natürlich auch richtig. Und von daher haben wir in unserem Antrag uns da auch Gedanken drüber gemacht. Dann wirft das doch, versucht das noch eben mit einzuwerfen, was es für die Menschen bedeutet. Welche Menschen sind denn da betroffen? Denn im Prinzip, wenn ein solcher Schuldenschnitt passiert, ist ja davon auszugehen, dass die Leute Geld verlieren, die ja eh schon welches haben und dieses tatsächlich nicht benutzen und einsetzen, indem sie es zum Beispiel in Staatsanleihen investieren. Genau, so ist es auch. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wer besitzt denn diese Staatsanleihen? Weil das wären dann die, die im Endeffekt die Zeche zahlen müssen. Jetzt kommt man natürlich auf die Idee, ja, Staatsanleihen, das haben nur besonders reiche Menschen. Aber da ist ein großes Problem dabei. Das ist nämlich nicht so. Leider kann man nicht genau rauskriegen, wer im Moment die Staatsanleihen besitzt. Es gibt da nur Hochrechnungen. Und ein großer Teil der Staatsanleihen liegen in den Banken, in den Bankbilanzen selber. Also viele Banken haben jede Menge Staatsanleihen in ihren Bilanzen. Das hat mehrere Gründe, die kann ich gerne nachher noch erläutern, wenn wir Zeit haben. Und auf der anderen Seite liegen sehr viele Staatsanleihen in Lebensversicherungen und in privaten Altersvorsorgen und in betrieblichen Altersvorsorgen. Die sind gesetzlich verpflichtet, in Staatsanleihen Geld anzulegen, was sie von den Anlegern bekommen, die halt Lebensversicherung kaufen und dann monatlich einzahlen. Dieses ganze Geld wandert zu einem Großteil in Staatsanleihen per Gesetz, weil es mündelsicher sein muss. Und bisher waren ja Staatsanleihen eine sehr sichere Sache. Und deshalb wurde das bevorzugt. Das heißt im Endeffekt, ein Schuldenschnitt würde auch Menschen treffen, die zum Beispiel viel Geld in der Lebensversicherung haben oder in der privaten Rentenversicherung. Und genau deshalb setzen wir uns in dem Antrag auch dafür ein, dass hier eine Deckelung stattfindet. Das heißt, ja, kleinere Besitzstände, die in solchen Lebensversicherungen existieren, werden gerettet. Aber wenn einer ab einem bestimmten Wert mehr hat, dann wird das ebenso gestrichen, wie es auch in den Banken dann gestrichen würde. Ja, das ist ja ein entscheidender Faktor, weil bis zu dem Satz wäre der Antrag wahrscheinlich chancenlos, weil man ja sagen würde, die Altersvorsorge der kleinen Leute wird damit vernichtet. Aber mit diesem Hebel wollt ihr das vermeiden. Genau. Es ist natürlich, wenn man sich die Politik heute anschaut, dann merkt man, dass der Drive eher dahin geht, die Leute genau in diese kapitalbasierte Altersvorsorge zu treiben. Da ist sicherlich auch ein Kalkül dabei. Man muss die Menschen auch davor warnen, finde ich. Ja, ich glaube, dieser Antrag schafft da auch ein gewisses Bewusstsein dafür. In Lebensversicherung sein Geld zu geben, ist nicht unbedingt eine sichere Sache. Und ja, man spart nicht in Realvermögen, weil Lebensversicherungen überwiegend halt in Geldvermögen sparen, sprich halt in Staatsanleihen. Ja, was sagst du denn zu dem Stichwort Eigenkapitalsforderung? Ja, also es ist so. Wir hatten ja schon gesagt, dass die Staatsanleihen nicht nur in den Lebensversicherungen stecken. Ja, da müssen wir halt, wie gesagt, deckeln, sondern sie sind auch in Bankbilanzen drin. Und das ist ein sehr großes Problem. Diese Bankbilanzen haben ein sehr geringes Eigenkapital. Die fahren da sozusagen mit einem sehr großen Hebel. Wenn wir jetzt diesen Banken einen Teil dieser Vermögen, die sie besitzen, innerhalb dieser Staatsanleihen wegstreichen, bricht deren Eigenkapital quasi sofort zusammen. Und deshalb haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie können wir Banken retten, die dann von diesem Schuldenschnitt betroffen wären und wie wären diese Mechanismen? Weil bisher ist es so, dass die Leute, die zum Beispiel Bankaktien besitzen oder Bankanleihen besitzen, immer gerettet wurden. Also diese ganzen Rettungsmechanismen, die wir im Moment sehen, drehen sich im Endeffekt darum, solche Menschen von einer Beteiligung an dem Problem zu befreien. Und genau an dem Punkt treten wir halt dafür ein, dass dort eine größere Beteiligung stattfindet, dass also Aktionäre und Eigner mehr beteiligt werden an diesem Schuldenschnitt, als er dann angedacht war. Okay, würde ich doch sagen, fassen wir doch jetzt ein bisschen zusammen, was den Antrag eigentlich beinhaltet, damit unsere Hörer auch eine Vorstellung haben, wie sie mit diesem Antrag verfahren sollen. Vielleicht magst du mal eben kurz den Titel einfach mal vorlesen und vor allem die Antragsnummer nennen, sowie nochmal eine umrissene Zusammenfassung des Pros und des Kontras, warum man diesem Antrag zustimmen sollte. Und bitte sage mir noch, jetzt kommt viel auf einmal, ich weiß, wie die anderen Parteien denn dazu stehen, vermutlich. Ja, fangen wir mal damit an. Im Antragsportal steht er unter PA262, also PA262, Schuldenschnitt als Alternative zum ESM. Die Überschrift drückt auch schon ein bisschen aus, was es geht. Wir sind nicht damit einverstanden, dass es diesen ESM gibt, weil er unsozial arme Menschen in eine noch schlechtere Situation treibt, zum Vorteil von Leuten, die Bankanleihen und Bankaktien besitzen. Das wollen wir durchbrechen, indem wir einen Schuldenschnitt machen. Das heißt, wir streichen die Staatsschulden auf ein vernünftiges Maß. Dadurch hat der Staat den Vorteil, dass er halt keine Zinsen mehr auf diese Schulden zahlen muss, kriegt dadurch Handlungsspielraum. Nachteil ist, dass Menschen Geldvermögen verlieren werden. Die privaten Besitzer von diesen Geldvermögen in Lebensversicherungen werden wir bis zu einem bestimmten Betrag deckeln. Dieser Betrag wäre dann noch zu wählen. Den haben wir offen gelassen. Und bei den Banken ist es so, dass wir innerhalb der Banken erstmal die Aktionäre und Eigner beteiligen werden an diesem Schuldenschnitt. Die müssen dann eine gewisse Nachschusspflicht bringen. Also wenn zum Beispiel jemand Aktien besitzt, werden diese Aktien gesplittet und er muss dann noch Geld dazugeben, damit die Aktien erhalten bleiben. Wenn da nicht genug gerettet wird, dann werden auch die Bankanleihen angefasst. Die Eigner von diesen Bankanleihen werden dann auch zur Kasse gebeten, müssen ihre Bankanleihen in Aktien tauschen. Das sind so Mechanismen, die man hat, um diese Eigner zu beteiligen. Und wenn das alles nicht hilft und die Bank trotzdem gefährdet ist und sie systemrelevant wäre, dann würde als letzte Konsequenz eine Verstaatlichung der Bank anstehen, um die Kundeneinlagen, nämlich unser Geld, zu retten. Das ist so der grobe Überblick, was der Hintergrund der Sache ist. Und ja, ich würde mich freuen, wenn viele sich diesem Antrag anschließen könnten. Ja, also erstmal gilt ja mal, dass wir uns heute Mühe gegeben haben, das Ganze relativ kurz zu fassen, um den Hörer nicht zu langweilen mit allen Details. Aber mein Namensvetter Tobias steht jederzeit zur Verfügung, um durchaus im Zweifel noch Fragen zu beantworten oder auch noch darüber zu diskutieren. Das sehe ich richtig so, oder? Ja, natürlich, gerne. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, mal auf unsere Projektgruppe ESM-Seite im Wiki zu gehen. Dort haben wir auch die Mandelgrills. Dann tu mir den Gefallen. Wir machen ja immer Wiki-Transparenz hier. Verrate uns bitte, wie wir auf diese Seite kommen. Oh mein Gott, das ist eine gute Frage. Also einfach ins Piraten-Wiki gehen. Wirtschaftspolitisch konnte ich dich nicht so leicht aufs Glatteis führen, aber mit der Frage habe ich dich jetzt total zerworfen. Ja, ich persönlich würde bei Google Projektgruppe ESM eingeben und würde es dann sofort finden. Vielleicht ist das der beste Tipp, weil unser Wiki ist sehr schwer zu durchsuchen. Also ich würde empfehlen, einfach Projektgruppe ESM bei Google eingeben oder jeder anderen besseren Suchmaschine. In der Tat. wiki.piratenpartei.de/projektgruppe_ESM. Jetzt müsst ihr auch noch Groß- und Kleinschreibung beachten. Spart euch das. Gebt tatsächlich bei Google einfach ein. Projektgruppe ESM Piratenpartei und ihr habt sofort den passenden Eintrag. Genau, und wir haben auch auf unserer Seite wirklich ganzen Mumble-Grills als Audio-Files liegen. Da kann sich jeder nochmal genauer, wer sich wirklich in der Tiefe damit beschäftigen will, unsere Grills anhören, wie wir den ESM-Chef, zum Beispiel Klaus Reglin, gegrillt haben und zu diesen Themen befragt haben. Und ist wirklich informativ für die Leute, die sich interessiert und die anderen, ja, die haben sozusagen die Kurzfassung jetzt in diesem Antrag stehen. Ja, es gibt so viele Anträge, dass ich glaube, dass es sinnvoll ist. Wer sich weiter informieren kann, soll das natürlich tun. Für den Bundesparteitag werden wir auch nur einen Bruchteil der Anträge vorstellen können. Zumindest liegt es daran, dass es nicht jeder diesen Kanal leider nutzt. Aber wir wollen alles vorstellen, worum man uns bittet. Aber dann ist es natürlich für Leute interessant, auch einen kurzen Abriss zu hören. Wenn jeder Podcast dann gleich eine Stunde dauert, dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt vom Hörer. Dennoch, dann nehmen wir den Kern, also ihr könntet jetzt eigentlich schon abschalten. Ich frage dich aber trotzdem noch, wie denn die Diskussionsrunden so verlaufen sind. Ihr habt die Leute gegrillt, sagst du. Und was ist das Fazit von so einem Grillabend? Also wir haben natürlich sehr spezifisch immer gegrillt. Das heißt, wenn wir so einen ESM-Chef vor die Füße kriegen, dann ist natürlich klar, dass wir den halt nach dem ESM fragen und dort wirklich Details aus ihm rausquetschen. Auch Hintergründe, was sind die Motivationen, warum werden bestimmte Entscheidungen getroffen? Also warum zum Beispiel hat jetzt die EZB zum Beispiel angekündigt, dem ESM seine Anleihen abzukaufen? Das sind alles so Mechanismen, die da vorbereitet werden, um eine dauerhafte Staatsfinanzierung durchzuziehen und mit dem Hintertürchen halt relativ unsozial zu sein. Und von daher waren wir da auch schon recht kritisch. Und ja, wie gesagt, ist sicherlich spannend für die Leute, die sich ein bisschen dafür interessieren. Habt ihr denn die Antworten bekommen, die ihr erwartet habt? Oder hat man da so ein bisschen, naja, also da ist einiges, was man natürlich nicht verraten kann und... Naja, also man muss schon sagen, dass gerade zum Beispiel Herr Reglin ein echter Profi ist. Der weiß genau, wie er auf Fragen aus dem Weg geht und ja, wie er zum Beispiel auch durch die Blume spricht. Also das war gerade bei ihm wieder wichtig, dass man muss da wirklich jeden Satz genau verstehen und dann merkt man plötzlich, was er so durch die Blume sagt. Und das war also für uns schon sehr erkenntnisreich und ja, vielleicht für die Hörer auch. Ja, Tobias, dann würde ich sagen, ich danke dir für das Gespräch und für die Transparenz, mit der du dazu beigetragen hast, dass wir einen hoffentlich erfolgreichen programmatischen Bundesparteitag haben und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, auch dir herzlichen Dank und ja, schönen Abend. Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.